mal schnell googeln. Wenn du in deinem Gehirn Informationen ablegst, kannst du sie im Bruchteil einer Sekunde wiederfinden. Obwohl in deinen grauen Zellen Millionen Details gespeichert sind, fallen dir blitzschnell die Namen all deiner Cousins und Cousinen ein und im nächsten Moment kannst du auch noch deinen Schulweg beschreiben und deine Lieblingsfilme und Bücher aufzählen. Du brauchst nur an die gewünschte Information zu denken und zack, ist sie da. Aber wie lassen sich Informationen wiederfinden, die auf irgendwelchen Tontafeln, alten Schriftrollen oder modernem Papier stehen? Würde man dir 20 Zettel in die Hand drücken, bräuchtest du mindestens eine Minute, um sie zu überfliegen und zu finden, was du suchst. Was, wenn es 200.000 Zettel wären? Stell dir vor, du lebst im alten Ägypten und Soldaten kommen in dein Dorf, um jemanden zu bestrafen, der seine Steuern nicht gezahlt hat. Doch versehentlich beschlagnahmen sie dein Getreide. Du weist sie natürlich auf ihren Irrtum hin und versicherst ihnen, dass du deine Steuern längst gezahlt hast. Kannst du das beweisen? Fragen die Soldaten. Der Steuereintreiber hat meinen Namen auf Papyrus gekritzelt und daneben hat er 100 Säcke Korn notiert. Okay, antworten die Soldaten. Zeig uns die Rolle und wir geben dir dein Getreide zurück. Wenn nicht, nehmen wir die Säcke mit. Was kannst du tun? Du brauchst die Papyrusrolle. Unbedingt, denn ohne das Getreide wird deine Familie hungern. Du gehst also in die große Stadt und suchst das Archiv auf. Das ist ein Gebäude, in dem der König alle wichtigen Dokumente aufbewahrt. Doch als du an die Tür klopfst, bittet dich der Wächter, morgen wiederzukommen. Heute ist geschlossen. Wir haben eine Überprüfung im Haus. Also kehrst du am nächsten Tag zurück. Heute ist Feiertag, sagt der Wächter diesmal. Sämtliche Mitarbeiter sind im Tempel des Krokodilgottes. Am dritten Tag verkündet der Wächter: Ja, du kannst reinkommen, aber der Kollege, der für die Steuerunterlagen zuständig ist, hat sich krank gemeldet. Er hat im Tempel des Krokodilgottes zu viel Entenfleisch gegessen. Sein Magen spielt verrückt. Am vierten Tag hast du endlich Gelegenheit, deinen Fall zu erklären und bittest den Mitarbeiter, dir das Dokument mit deinem Namen zu zeigen. Der Kollege, dem immer noch ein bisschen schlecht ist, führt dich zu einem großen Raum. Steuerunterlagen steht auf dem Schild an der Tür. Er schließt auf und deine Augen weiten sich vor Entsetzen. In dem Raum stapeln sich Abertausende von Zetteln, vom Boden bis zur Decke. Eine Spinne hat ihr Netz um einen der Stapel gesponnen. Am Fuße eines anderen haust eine Mäusefamilie. Überall liegen Mäuseköttel. Durch einen dritten Stapel frisst sich gerade ein Wurm. Vielleicht mampft er gleich den Zettel mit deinem Namen. Wie zum Teufel sollst du das Dokument rechtzeitig finden? Du siehst, Informationen einfach aufzuschreiben, das reicht nicht. Du musst sie auch wiederfinden können, und zwar schnell. Dazu müssen Archive und Bibliotheken mit Verzeichnissen und Registern angelegt werden, in denen Ordnung herrscht. Außerdem müssen die Mitarbeiter geschult sein, damit sie wissen, wo sie Informationen ablegen und suchen müssen. Denk mal an das Internet. Wie viele Informationen dort drin stecken. Alleine über Hieroglyphen gibt es Millionen von Websites mit Abbildungen und Texten. Aber all dieses Material wäre nutzlos, gäbe es keine Suchmaschinen, kein Google. Suchmaschinen erzeugen keine Informationen. Sie ermöglichen es dir nur, sie zu finden. Per Mausklick. Du schreibst Hieroglyphen ins Suchfenster, tippst auf Enter und innerhalb einer Sekunde hast du mehr als Millionen Suchergebnisse nach Wichtigkeit sortiert. Lexikoneinträge, Abbildungen alter Texte in Hieroglyphenschrift, sogar Videos, in denen du lernen kannst, in Hieroglyphen zu schreiben. Stell dir vor, es gäbe keine Suchmaschinen. Dann könntest du zwar trotzdem im Internet surfen, du müsstest aber den genauen Namen der Website kennen, die du besuchen möchtest. Kennst du ihn nicht, müsstest du wahllos irgendwelche Namen eingeben und darauf hoffen, dass irgendwann eine Website mit Informationen über Hieroglyphen aufploppt. Ziemlich mühsam. Ungefähr genauso mühsam wäre es, einen Raum, der nur so überquillt von Papieren, auf gut Glück nach deinen Steuerunterlagen zu durchforsten. Durch die Erfindung der Schrift haben ein paar Schlauköpfe im alten Sumer, in Ägypten und China die Welt verändert. Aber noch größer war der Wandel, als sie sich Methoden überlegten, wie man die vielen neuen Informationen sinnvoll speichern und wiederfinden kann. Diese Methoden nennt man Bürokratie.